Ja, also meinerseits herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ihr trotz dieser Kälte hierher gefunden habt. Es freut mich auch in Oberwelt Antje Gera und Herrn Dr. Klaus Baumann hier begrüßen zu dürfen. Es ist Ihnen sehr wichtig. Danke, dass Sie das gesagt haben. Ja, das ist auch so. Jetzt gar nicht. Ja, für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, ich stelle Sie kurz vor. Beide zusammen halten an der Uni Stuttgart etliche Seminare, unter anderem mit dem Thema so marxische Grundrisse, überhaupt linke Themen. Seminare zu gesellschaftskritische Themen und Seminare zur Ästhetik. Antipro wird gerade über Melancholie des Widerstands. Klaus hat schon promoviert zum Thema, zum Arbeitsbegriff mit dem Titel Was tun wir, wenn wir arbeiten? Er ist Philosoph, schreibt in Autorenkollektiv Biene Baumeister, Zwei Negator. Sie haben auch ein Buch über Situationistische Internationale herausgegeben. Wann war das? Vor 2004 und 2005. Jeweils zwei Halbbände. Genau. Ja, schade, dass wir. Hast du ein Exemplar davon? Ich habe keins dabei. Ja, also dann, wer sich für Situationistische Internationale interessiert, dann ein sehr wertvolles Buch mit sehr vielen Informationen. Und beim Schmetterling Verlag erschienen. Ja. In der Reihe theorie.org, also wer es interessiert. Genau. Habe ich was vergessen? Vielleicht den nächsten Freitag. Genau, also das ist, wie es hier steht, das ist Teil 1. Nächste Freitag zu gleicher Zeit gibt es Teil 2. Und das Thema Leben ohne tote Zeit, Genuss ohne Hemmungen. Ich bin gespannt, was jetzt vorgetragen wird und viel Spaß. Ja. Dankeschön für die schöne Einführung und die Begrüßung. Dankeschön für die nette Begrüßung. Ich begrüße jetzt auch im Namen von Klaus, alle Anwesenden. Ich hoffe, das geht so halbwegs, so auch dann mit dem Stehen. Also wir sind ja auch nicht, wir sind nicht so streng. Also man darf sich dann auch gerne mal bewegen, woanders hingehen oder auch sagen, ey, jetzt Pause machen oder hier was weiß ich. Plätze. Vielleicht vorab, obwohl das, glaube ich, vielleicht hier überhaupt nicht so notwendig sein wird. Aber wir haben im Zuge der letzten Zeit, oder ich würde mal so sagen, im Moment nimmt das wieder so ein bisschen zu, sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit in Bezug darauf, dass wenn wir beide vortragen, wir vielleicht irgendwie, naja, um es mal politisch korrekt auszudrücken, unterschiedlich geschlechtlich markiert sind. Und das führt zu einem ganz, ganz, ganz merkwürdigen Verhaltensweisen von Leuten, die uns dann zuhören. Und wir immer irgendwie so ein bisschen in die Rolle kamen, dann darauf reagieren zu müssen. Wir würden einfach gerne deswegen nur so ein paar Sachen sagen, wie das bei uns funktioniert. Also wir haben die Dinge, die wir hier vorstellen, uns zusammen erarbeitet und wir arbeiten eigentlich auch ziemlich egalitär zusammen. Und das heißt einfach, wenn dann mal einer von uns beiden ein bisschen mehr sprechen, quantitativ mehr sprechen wird oder inhaltlich schöner sprechen wird, dann heißt es nicht unbedingt, dass der andere das dann in den nächsten 20 Minuten auch wieder aufholen muss, damit das so halbwegs gleich verteilt aussieht und auch nicht irgendwie eine Gewichtung damit festlegt in Richtung ihr wisst, was ich meine. Also wenn Klaus was Blödes sagt, ist er selber für verantwortlich. Und wenn er was Gutes sagt, hat er das von mir. Genau. Du darfst jetzt auch weiterreden. Oh, ich sage jetzt nur kurz mal ein paar Worte, wie wir die beiden Vorträge aufteilen, damit ihr so einen groben Eindruck habt, was in den nächsten 2-3 Stunden so kommen wird und beim nächsten Mal. Also zunächst führt Antje ein und in die Problematik des Begriffs Widerstand. Danach werde ich ein paar Schlaglichter auf die sogenannte gesellschaftliche Raumzeitproblematik werfen und im Zuge dessen auch sogenannte Freiraumkonzeptionen, auf die werde ich kurz zu sprechen kommen, allerdings in kritischer Absicht. Und exemplarisch mache ich das an dieser sogenannten temporären autonomen Zone von Hakim Bey fest. Ich werde dann dazu noch ein paar Worte sagen, um so diese ideologische Seite dieser sogenannten Freiraumkonzeption zu markieren und zu beleuchten. Danach wird Antje schon in einem kleinen Vorgriff auf voluntaristische und aktionistische Praxisformen zu sprechen kommen und exemplarisch an Konzeptionen wie zum Beispiel dieses Autorenkollektiv, das unsichtbare Komitee, also ihr kennt sicher, oder viele kennen von euch sicher, der kommende Aufstand. Haben wir das herausgesucht, weil wir dachten, das kennt jeder. Genau. Daran ein paar Kritikpunkte an so aktionistischen oder voluntaristischen Herangehensweisen. Und das schon implizit, weniger explizit, aber schon implizit, weil das kommt dann eigentlich im zweiten Teil dran, explizit dann mit Positionen der situationistischen Internationale konfrontieren, die eben eine Kritik auch an so voluntaristischen und aktionistischen Praktiken in ihren Zeitschriften Artikel artikuliert haben, aber auch durch bestimmte eigene Aktionsformen auch immer wieder kritisch vorgeführt haben. Da geht es vor allem dann darum, dass die situationistische Internationale immer ein aktives Savoir attendre gefordert hat, ein zu warten Wissen oder zu warten Verstehen. Das ist aber das Gegenteil von Duldsamkeit und auch das Gegenteil von einem, sagen wir mal, Praxisaktionismus. Es ist zwar aktiv, aber dennoch ein zu warten Verstehen. Diese Spannung, da werden wir dann vor allem im zweiten Teil drauf zu sprechen kommen. Dann anschließend widmen wir uns beide dann in abwechselnd, auch viel gelesen, dann dem Marx'schen Begriff der disponiblen Zeit, weil wir meinen, dass der eigentlich auch der Kritik der situationistischen Internationale zugrunde liegt, und zwar disponible Zeit im Gegensatz zur Freizeit oder zu Nichtstun oder sowas, disponible Zeit als Zeit, die erkämpft werden muss, wo einem bestimmte Dispositionen, Alternativen zur Verfügung stehen, die aber angeeignet werden müssen. Und der Begriff disponible Zeit bei Marx fungiert immer als Maßstab einer Gesellschaftskritik, und zwar im Hinblick als Maßstab, ob Gesellschaft emanzipativ oder nicht emanzipativ ist, und als Maßstab für, wie Marx es nennt, den wirklichen Reichtum der Gesellschaft. Es hat nichts mit Gütern zu tun, der wirkliche Reichtum, da werden wir aber auch noch drauf eingehen. Im zweiten Teil, der dann erst nächsten Freitag stattfinden wird, werden wir dann ausgehend von den Überlegungen jetzt, wir werden aber beim zweiten Teil eine kurze Zusammenfassung am Anfang bringen, sodass auch neue Leute dazukommen können, aber wir werden dann auf der Basis von dem heutigen Vortrag Überlegungen von Guy Debord, einer der wichtigsten Protagonisten der situationistischen Internationale, Überlegungen von Guy Debord zur Gesellschaftskritik vorstellen. Dann auch von Walter Benjamin, und werden die miteinander vergleichen. Und dann werden wir auch auf ästhetische Praxisformen und Kritik an bestimmten künstlerischen Praktiken seitens der Situationistischen Internationale, aber auch seitens Walter Benjamin vorstellen und da auch auf bestimmte Konzeptionen, wie Geschichte zu reflektieren ist und wie der Blick des Melancholikers werden wir da ein bisschen einführen, der sowohl bei Guy Debord vorhanden ist, als auch bei Walter Benjamin. Ich übergebe jetzt Antje wieder das Wort. Klaus hat das jetzt so ein bisschen größer angekündigt, als es stattfinden wird, was diese Einführungen, bestimmte Konzeptualisierung des Widerständigen betrifft. Also ich werde eigentlich nur so ein paar Punkte wirklich auch nur so ein bisschen anreißen und die werden jetzt hier auch nicht in irgendeiner Form theoretisch adäquat dargelegt, sondern wir greifen uns nur die Momente raus, die uns eigentlich dann wichtig erscheinen oder die so ein bisschen den Problemkontext skizzieren, wofür wir eigentlich den Begriff der disponiblen Zeit gewissermaßen, warum er uns so wichtig ist als ein Maßstab und wofür wir ihn geeignet halten, um bestimmten, dann auch ideologischen Ansichten des Widerständigen nicht zu verfallen. Und zwar, wenn man sich so aktuell Publikationen anguckt, in denen versucht wird zu thematisieren, wie eigentlich Widerständiges noch möglich ist oder ob es überhaupt noch möglich ist, kann man ein bisschen holzschnittartig natürlich so zwei Richtungen aufmachen. Also zum einen gibt es viele Positionen, die sich auf eine Publikation von Luc Boltanski und Yves Chiapello berufen, Der neue Geist des Kapitalismus, ist 2006 auf Deutsch erschienen, glaube ich, in denen exemplarisch anhand einer Analyse, wie Künstlerpraktiken oder alternative Konzepte so der 60er, 70er Jahre dazu gedient haben, bestimmten Managementpraktiken oder bestimmten betrieblichen Veränderungen Anreize zu setzen, um schlussendlich zu einem noch besseren Funktionieren des kapitalistischen Produktionssystems zu führen. Die Konsequenz, die aus dieser Lektüre gezogen wird, sieht dann meistens so aus, dass es heißt, dass im Grunde genommen widerständige Praktiken in letzter Instanz immer zu einer Modernisierung der bürgerlich-kapitalistischen Produktionsweise beitragen, beziehungsweise auch zu einer Modernisierung der ideologischen Staatsapparate und dabei natürlich auch dazu beitragen, dass bestimmte Herrschaftsverhältnisse oder gegebene Herrschaftsverhältnisse affirmiert werden und eben nicht beiseite geschafft werden, oftmals auch stabilisiert werden oder in noch viel besserer Form neu in Kraft gesetzt werden. Eine andere Position, die das Ganze eher positiv sieht, sich aber auch viel weniger auf diese strukturelle Unmöglichkeit bezieht, sondern auf das, was da so eine selbstanalyse subjektive Wirklichkeit bezeichnet wird, nämlich, dass die Bedingungen, während sie bei Boltanski, Chiapello eigentlich noch nie wirklich gegeben waren oder ist jetzt noch nie so schlecht wie jetzt darum stand, widerständig zu sein. Es ist in der anderen Konzeption, die ich gleich schildern würde, heißt es, es stand eigentlich noch nie so gut wie jetzt, denn gerade aufgrund bestimmter Veränderungen in der kapitalistischen Produktionsweise oder auch bestimmter Veränderungen, was Arbeitsbedingungen betrifft, sind die Potenziale dafür vorhanden, widerständig zu handeln und sozusagen jetzt endlich das Neue zu schaffen oder wie auch immer das da ausgedrückt wird. Und zwar, ich beziehe mich hier auf Hart Negri, beziehungsweise auf Positionen, die Hart Negri sehr verkürzt lesen. Auf diese Trilogie Empire, Multitude und Commonwealth. Was jetzt relativ auffällig ist oder was uns auffällig schien, dass in der letzten Publikation Commonwealth, wo es massiv um Aneignungen des Gemeinsamen geht oder auch um Aneignungsformen des Gemeinsamen, im Grunde genommen die Frage der Zeit oder die Frage von bestimmten zeitlichen Aspekten, wie die eine Rolle spielen, so gut wie überhaupt nicht angedacht wird, sondern diese Aneignung sich zumeist auf Räumliches bezieht, auf gewisse Güter oder auch auf vielleicht gewisse Praktiken. Wenn man dann nochmal sich anschaut, wie, wonach im Grunde genommen immer gefragt wird, wenn versucht wird zu sortieren, ist Widerstand möglich, ist er nicht möglich, wie ist er möglich, kann man das so ganz grob, aber auch wirklich auch nur holzschnittartig vielleicht in drei Frageformen einteilen. Die eine wäre, ne, haben wir auch aktuell, es ist auch ein sehr wichtiges Thema, nämlich die Frage nach sowas wie neuen Utopien. Also es gibt sehr oft die Aussage, das liegt alles nur daran, dass im Grunde genommen überhaupt keine Utopien mehr möglich sind, zum einen oder zum anderen, dass sie auch nicht mehr entworfen werden und man müsste das doch tun und dann hätte man irgendwie eine Perspektive und dann könnte man auch wissen, wo man ansetzen muss, um widerständig zu agieren oder einzugreifen. Da wird Klaus gleich ein Beispiel geben, die allerdings schon ein bisschen älter ist, aber nach wie vor in vielen so romantizistischen Vorstellungen dennoch mitschwingt. Da hat man es in der reinsten Form. Das ist nämlich, was er vorher angesprochen hat mit der Freiraumkonzeption von Hakim Bey. Ähnlich funktionieren auch die, ich weiß nicht, so genannten Zinskritiker oder so, wie Yüksel. Das ist auch ein bisschen älter, aber es ist im Moment wieder relativ aktuell, weil sich sehr oft darauf berufen wird. Das sind dann Fragen, die auch diese Frage nach der Utopie immer als eine Frage nach alternativen Räumen beantworten. Dann gibt es eine Konzeption, da werde ich später ein bisschen mehr zu sagen, die darauf basiert, das ist eigentlich alles nur eine Frage des Willens. Es gibt überhaupt kein Problem, man muss nur wollen und man muss nur anfangen, man muss es eigentlich nur tun. Und dann gibt es zwar so ein paar Ratschläge, wie, aber es wird nie in Maßstab gesetzt, worauf sich das dann eigentlich richten soll. Oder dieser Maßstab wird zu konkret gesetzt, dass er genau vorgibt, worauf sich das richten soll und dann mit sehr regressiven oder repressiven Tendenzen agiert. Ich übergebe dir. Diese Problematik zieht sich beispielsweise in heutigen Emanzipationsbestrebungen auch immer wieder durch, nämlich dass die Zeitfrage vernachlässigt wird in Bezug auf die Raumfrage. Die Raumfrage in den Wissenschaften wurde erst vor ein paar Jahren der sogenannte Spatial Turn ausgerufen, nach den verschiedenen Turns, die in der Philosophie immer wieder stattgefunden haben. Und auf einmal wurde immer nur von alles ist räumlich und nur noch von irgendwelchen Raumkonzeptionen gesprochen. Das spiegelt sich wieder in bestimmten Emanzipationsbewegungen, in Freiraumbewegungen, wo es immer darum geht, um die Aneignung des öffentlichen Raumes. Es zeigt sich, dass bei einer groben Sicht, schon bei einer oberflächlichen groben Sicht, dass die Zeitfrage letztendlich vernachlässigt wird. Wir werden deshalb immer von gesellschaftlicher Raumzeit sprechen, in Anknüpfung an die Situationisten, die das auch immer getan haben, die Situationistische Internationale, von gesellschaftlicher Raumzeit sprechen. Und zwar schon einfach deshalb, das lässt sich schon im alltäglichen Denken oder auch in alltäglichen Praxisformen aufzeigen oder auch in auch wie es in der Geschichte sich niedergeschlagen hat. Nur als grobes Beispiel, wie wird ein Raum gemessen? Ein Raum wurde traditionell in der Geschichte zeitlich gemessen. Man hat beispielsweise seinen Acker abgeschritten und deswegen kam es zu dem Ausdruck ein Morgen Acker. Das, was man einem Morgen ablaufen konnte, war der Acker. Also Räume in der Regel oder insgesamt, also von der Praxisform her, werden zeitlich in der Regel gemessen. Lichtjahre beispielsweise, kennt ihr alle den Ausdruck, zeigt eine Distanz an. Wie wird Zeit gemessen? Zeit wird räumlich gemessen. Denkt mal an eine Sonnenuhr. Der Schatten bewegt sich. Oder das Zifferblatt ist ein Raum, wo ein Zeiger sich bewegt und so weiter. Also Raum und Zeit lassen sich nicht trennen. Es sind Reflexionsbestimmungen, die wechselseitig aufeinander verweisen. Man kann nicht sagen, jetzt widmen wir uns nur dem Raum oder nur der Zeit, weil wir haben es immer in beiden Fällen immer mit beidem zu tun. Insofern ist schon der ganz normale alltägliche Eindruck, wenn wir auf eine Uhr gucken, gibt uns recht, dass Raum und Zeit einfach immer zusammenhängen. Und so ist es auch im Gesellschaftlichen, bei gesellschaftlichen Prozessen. Also Verstädterung, Urbanisierung und so weiter hat einen zeitlichen Aspekt, genauso wie einen räumlichen Aspekt. Das lässt sich einfach nicht voneinander trennen. Deswegen werden wir versuchen, jetzt mal diese Zeitproblematik wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken, um ein Gegengewicht gegen die Überbetonung der Raumfrage aufzuzeigen. Also jetzt nur als Programm so für den heutigen Abend. Wir wollen da auch versuchen, das zu zeigen, dass genau über die Aneignungsfrage, also Aneignung von Raum und Zeit, und zwar das Verhältnis von Raum und Zeit, dass das im gesellschaftlichen Zusammenhang letztendlich eigentlich immer eine Frage von politischen Kämpfen ist. Also es hat immer einen politischen Aspekt, sind immer Auseinandersetzungen damit verbunden. Beispielsweise Arbeitszeitkämpfe, genauso wie Aneignungskämpfe um gesellschaftliche Ressourcen. Dazu gehört Zeit wie Raum gleichzeitig. Insofern müssen wir fragen bei diesen Kämpfen und innerhalb dieser Kämpfe, vor allem im Hinblick auf das Politische, was ist ein Zugewinn an Freiheit oder was ist ein Zugewinn an Emanzipation und an was lässt sich das messen? An was können wir sagen, etwas ist emanzipativer oder weniger emanzipativ? Wie lässt sich es messen? Was ist barbarisch? Was ist emanzipativ? Dafür müssen wir uns um einen Maßstab streiten, also im politischen Sinne. Und wir schlagen vor, dass wir eben mit dem Begriff der disponiblen Zeit von Marx einen Maßstab an die Hand bekommen, an dem sich in gewisser Weise messen lässt, in abstrakter Form, jetzt nicht in konkreter Form, aber in abstrakter Form in gewisser Weise messen lässt, ob gesellschaftliche Praktiken emanzipativer sind als andere gesellschaftliche Praktiken. Wenn wir mal die Zeitfrage einbeziehen in die Frage nach der Aneignung von Räumen, da treffen wir auch ziemlich schnell auf, da gibt es auch Konzeptionen, und die man angucken kann, aber die man auch kritisieren kann. Und hier würde ich mal ganz kurz und ganz schnell auf die Konzeption der temporären autonomen Zone zu sprechen kommen, also von Hakim Bey. Schon der Ausdruck temporäre autonome Zone zeigt, auch bei Hakim Bey liegt ein Verhältnis von Raum und Zeit gleichzeitig vor. Das Temporäre, der zeitliche Aspekt ist vorhanden, und die Zone ist ein räumlicher Aspekt. Also insofern scheint diese Konzeption auch in so eine Richtung zu gehen, wie wir es mit Marx und den Situationisten und dann später auch mit Walter Benjamin versuchen vorzuschlagen, aber ein genauerer Blick zeigt, dass die temporäre autonome Zone von Hakim Bey, wenn man es jetzt an einem Maßstab des Emanzipativen messen würde, eher eine regressive Konzeption ist. Ich lese mal kurz vor, was Hakim Bey über die temporäre autonome Zone schreibt. Die temporäre autonome Zone ist eine unerlaubte freie Zeit. Der Wille zur temporären autonomen Zone ist nicht ohne Risiko. Na und? Die temporäre autonome Zone erscheint erst, wenn die Verbindungen mit jeder medialen Vorprogrammierung gekappt sind und die entscheidenden Räume besetzt werden, um je nach Lust und Laune einen Streifzug entlang der Grenzen von Staat und Anstand zu unternehmen. Zitat Ende. Konfrontiert man nun diese selbsternannte freibeuterische Manier mit der Reflexion Adornos beispielsweise, dass es nämlich kein Außerhalb von Gesellschaft geben kann und damit angesichts unserer bürgerlich-kapitalistischen verfassten Gesellschaftsformation eben kein richtiges Leben im Falschen, wie Adorno das ausdrückt, oder auch mit den Situationisten, beispielsweise mit Guy Debord, der behauptet, dass in der Gesellschaft des Spektakel selbst das Wahre ein Moment des Falschen sei, dann zeigt sich, dass derartige Freiraumkonzeptionen neben dem Risiko der temporären Aneignungskämpfe, diese temporären Aneignungskämpfe zu verlieren, stets noch eine andere Form von Risiko eingehen, nämlich das Risiko, dass solche Art von Pipi-Langstrumpf-Vorstellungen dahinter stehen, die letztendlich immer in so eine gated community ausarten können. Und insofern eher so ein Streichelzoo von Freiheit markieren. Also es wäre somit zu fragen, anhand von solchen Konzeptionen, was eigentlich mit Freiraum dann gemeint sein könnte. Was soll denn das Freie daran markieren, wenn das solche abgeschlossenen Ghettoisierungen, solche Enklaven darstellen, die sich wähnen außerhalb der Gesellschaft, die aber durch und durch natürlich gesellschaftlich durchzogen sind, also auch von der bürgerlichen Gesellschaft. Näher wäre zu fragen, was dann mit dem Ausdruck Raum dann gekennzeichnet wäre bei Freiraum und genau wieder das Verhältnis zur Zeit und auch zum Verhältnis zur geschichtlichen Verfasstheit dieser angeeigneten Räume. Und die letzte Frage in diesem Zusammenhang, wie steht Kunst und Ästhetik in Verbindung damit? Wir gehen zunächst negativ vor, um zu zeigen und versuchen exemplarisch aufzuzeigen, also negativ, was in dem Sinne, was unserer Meinung nach nicht funktioniert, also verneint. Also wir gehen zunächst mal negativ vor, um exemplarisch aufzuzeigen, was mit Freiraum eben dann nicht gemeint sein kann, beziehungsweise welche Freiraumvorstellungen scheitern. Unsere These wäre, sie scheitern vor allem deshalb, weil sie die Zeitproblematik zu wenig berücksichtigen und ausblenden. In Bezug auf Freiraum oder auch die Substantivierung die Freiheit wollen wir noch kurz, ganz kurz begrifflich darauf zusteuern, dass solche Substantivierungen, auch das Gute, die Freiheit und so weiter, immer mit einer Problematik behaftet sind, nämlich dass sie als was Sachliches oder als ein Sachverhalt missverstanden werden. Das bringen Substantivierungen mit sich. Deswegen ist immer im philosophischen Sinne immer ziemlich geschickt, solche Substantivierungen aufzulösen, indem man sie in adverbiale Bestimmungen überführt, also bei Freiheit in frei zu oder frei von. Daran zeigt sich, beim Substantiv die Freiheit, da können wir uns alle bekopfnicken und sagen, ja, das ist doch was Tolles, die Freiheit, klasse. Wenn ich jetzt aber in der adverbialen Bestimmung mich bewege und sage, ja, ich bin frei von Lebensmitteln und frei von Geldmitteln, das ist eigentlich doch eher was Schlechtes. Und insofern diese schlechte Abstraktion bei diesen Substantivierungen, die Freiheit, bringt immer genau solche Missverständnisse mit sich, dass man nicht mehr auf die konkreten Praxisvollzüge reflektiert. Bei frei von, wenn ich frei von Geldmitteln bin, ist es schlecht, wenn ich frei von Krankheit bin, ist es gut. Und insofern müssen wir eigentlich immer konkret bestimmen, was wir mit frei überhaupt meinen. Und immer die Bezüge klarstellen. Und genauso würde man sagen, ist auch mit, verhält sich mit Freiraum. Mit dem, also wir haben immer in Bezug auf gesellschaftliche Raumzeitverhältnisse mit umkämpften Verhältnissen und Praxisvollzügen zu tun und bewegen uns da insofern immer im gesellschaftlichen Rahmen, auch wenn wir meinen, wir hätten jetzt einen Freiraum erkämpft, stehen wir mit dem Umkämpften, was wir da umkämpft haben, eben nicht außerhalb der Gesellschaft. Die Situationistische Internationale, die in Frankreich, nächstes Mal machen wir eine kleine Einführung, wer die Situationisten waren und die Situationistische Internationale. Ich lasse es jetzt erstmal so abstrakt stehen, weil wir heute den Schwerpunkt eher auf Marx legen. Die Situationistische Internationale hat im Gegensatz, die spricht nicht von Freiräumen, sondern von Stützpunkten. Und diese angeeigneten gesellschaftlichen Ressourcen begreift sie als Stützpunkte und als Brückenpfeiler, wie sie schreiben, als Brückenpfeiler im Klassenkampf. Also es ist immer ein politisches Verhältnis. Und insofern hat es auch nichts mit, da kann man sich irgendwie in der Nische einrichten oder sowas zu tun, sondern es markiert immer sofort, dass auch das, was angeeignet wurde, nur ein Ausgangspunkt sein kann für politische Emanzipationsbestrebungen. Also es geht der Situationistischen Internationale darum, Zitat, Stützpunkte einzurichten, die einen unitären Urbanismus und ein befreites Leben vorbereiten sollen. Also nicht diese Zonen oder Stützpunkte sind dann irgendwie schon frei. Nee, sie sind nur Stützpunkte, um was vorzubereiten. Des Weiteren geht es der Situationistischen Internationale darum, Zitat, neue Begierden auf dem sorgfältig abgesuchten Feld des heute Möglichen zu bestimmen, sich aller technischen Mittel bemächtigen, die die Beherrschung des Möglichen sichern können. Durch diese gegenseitigen Beeinflussungen wird das Projekt einer permanenten Revolution auf nicht zu erschöpfende Weise entworfen. Unsere Lage, also die Situationisten schreiben das jetzt. Unsere Lage ist die von Kämpfern zwischen zwei Welten. Die eine erkennen wir nicht an, während die andere noch nicht existiert. Es kommt darauf an, den Zusammenstoß zu überstürzen. Und zusammengefasst in ihrem sogenannten Elementarprogramm des Büros für einen unitären Urbanismus schreiben sie, Zitat, der wichtigste Erfolg der gegenwärtigen Städteplanung ist, dass sie die Möglichkeit dessen, was wir unitären Urbanismus nennen, vergessen lässt. Das heißt, die lebendige, durch die Spannung des gesamten alltäglichen Lebens geförderte Kritik an dieser Manipulation der Städte und ihrer Einwohner. Lebendige Kritik dagegen bedeutet Errichtung von Stützpunkten für ein experimentelles Leben, Vereinigung derer, die ihr eigenes Leben auf einem für ihre Zwecke ausgerüsteten Territorium erschaffen wollen. Diese Stützpunkte sollen auf keinen Fall reserviert sein für eine von der Gesellschaft getrennte sogenannte Freizeit, in Anführungszeichen. Keine Raumzeitzone ist vollständig abtrennbar. Praktisch übt die globale Gesellschaft immer einen Druck auf ihre aktuellen, in Anführungszeichen, Ferienreservate aus. In den situationistischen Stützpunkten, die die Funktion von Brückenköpfen für eine Invasion des gesamten Alltags übernehmen werden, ist dieser Druck in umgekehrter Richtung auszuüben. Der unitäre Urbanismus ist das Gegenteil einer spezialisierten Aktivität. Des Weiteren, also dann erst im zweiten Teil, nächsten Freitag, werden wir dann darauf zu sprechen kommen, wie dann die Kunst damit in Verbindung steht. Und werden da versuchen, eine kritische Reflexion von Kunst in ihrer Funktion gegenüber der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu skizzieren. Und zwar auch anhand zum einen der Situationisten und anhand dann noch von Walter Benjamin. Ja. Du kannst es fertig machen, weil ich kürze mich jetzt nämlich gleich. Wenn du willst. Ja, vielleicht nochmal nur kurz als nochmal als Programmskizze für das Folgende. Wir verwenden oder versuchen den Begriff disponible Zeit dann als Maßstab, wie gesagt, für den Reichtum der Gesellschaft zu verwenden, also mit Marx. Das bedeutet, schon mal vorab ganz kurz skizziert, dass die angeeignete Zeit eine frei bestimmbare Zeit für und auch Räume eröffnet für Muße, für unsere Fähigkeits- und Genussentwicklung, wie Marx das immer wieder betont. Also es geht um Fähigkeits- und Genussentwicklung, Zeit für Fähigkeits- und Genussentwicklung. Dieser Maßstab soll dann auch sichern, dass nicht regressiv hinter bestimmte Standards und Glücksversprechen der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zurückgegangen wird. Also anhand dessen lassen sich dann auch bestimmte Vergemeinschaftungskonzeptionen kritisieren gegen eigentlich das, was die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft schon emanzipativ errungen hat. Weil viele linke Kritik ist meiner oder unserer Ansicht nach zum Teil sehr regressiv, weil sie auf irgendwelche romantischen Vorstellungen von vorkapitalistischen Zeiten zurück wollen und damit gar nicht merken, was für repressive und auch regressive Vorstellungen sie sich damit einkaufen. Beispielsweise Landkommune-Projekte oder so würde ich da mal drunter subsumieren. Des Weiteren kann man es auch nicht als emanzipatorisch im Sinne von Marx kennzeichnen, wenn das, was die bürgerliche Gesellschaft einem als an Abfälle übrig lässt, dass man sich das aneignet und dann meint, jetzt hätten wir was ganz Tolles sozusagen. Also so Abfallwirtschaftskonzeptionen, da gibt es ganz viele, die dann das, was quasi vom Reichtum der Gesellschaft runterfällt, auch noch meinen, das sei jetzt was Tolles. Sondern im Gegenteil, als diese Glücksversprechen der bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft gilt es ernst zu nehmen, daran anzuknüpfen und die sich aneignen und nicht sich zufrieden geben mit irgendwie viel zu wenig sozusagen. Und daher der Begriff disponible Zeit kann deswegen auch als Maßstab dienen, die inhärenten Möglichkeiten der gesellschaftlichen Produktionsmittel und der gesellschaftlichen Produktivkräfte auszuleuchten und zu reflektieren, die eben einer Fähigkeits- und Genussentwicklung für uns, für gesellschaftliche Individuen, dem zugutekommen. Mal so viel von der Skizze, worum es eigentlich geht. Ich habe mir überlegt, ich lasse meinen Teil weg, der jetzt noch mal kurz eigentlich Ähnliches aufgezeigt hätte an dem, was ich sicher gelesen habe, am kommenden Aufstand. Das eignet sich genauso gut, das nächste Woche noch mal zur Einführung zu nehmen oder zur Überleitung dann von Marx zu Debord. Deswegen, weil ich sehe nämlich gerade, ich sehe hier immer so die Zeit laufen. Und ich weiß nämlich, was da alles noch kommt. Und es ist auch nicht unbedingt noch mehr herausgearbeitet. Es ist eigentlich wirklich so ein Wiederkehr des Immergleichen, was jetzt gekommen wäre. Sabikov, ich kann den Wein trinken, während du dran bist. Das ist gut, ne? Dass wir nicht so lange reden. Und zwar würde ich sagen, fangen wir einfach mit dem Begriff der disponiblen Zeit an. Wie Gauss vorher angedeutet hat, wir verfallen jetzt ins Lesen aus dem Grund, weil das ein bisschen schneller geht, als wenn wir freisprechen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht mehr mit uns kommunizieren dürft. Also wenn irgendwas nicht verstanden wird oder wenn es zu schnell geht oder wenn irgendwie Pause und so weiter, einfach melden. So, weil man immer so ein bisschen autistisch wird, weil man auf die Buchstaben achten muss. Hm. Bevor wir auf den Marx'schen Begriff der disponiblen Zeit zu sprechen kommen, einige Vorbemerkungen, die Hinweise geben auf unsere nicht unbedingte übliche Lesart der Gesellschaftstheorie von Karl Marx. Das Vortragsthema des heutigen Abends basiert gewissermaßen auf der Herausarbeitung eines Moments der Marx'schen Fassung dessen, was kapitalistisch als eine Formbestimmung und Formbestimmtheit auszeichnet. Auch hier, das Substantiv der Kapitalismus wird von Marx so gut wie nie verwendet, nur einmal in der Fußnote. Er biegt es immer zurück auf adverbiale und auf adjektivische Bestimmungen kapitalistisch, kapitalistische Produktionsweise, kapitalistische Gesellschaft und so weiter. Das zeigt nämlich die Form an. Und der Kapitalismus kommt bei Marx nicht vor, nur mal so viel. Das war meine Fußnote vorher. Oh, Entschuldigung, habe ich mir angeeignet. Das ist bereits an dieser Stelle hervorzuheben, da die Stoßrichtung der Thematik zeitfreisetzender Prozesse von Maschinisierung den Eindruck entstehen lassen könnte, es ginge uns um die Präsentation einer Universallösung für aktuelle gesellschaftliche Problemlagen à la Umverteilung der Teilhaberechte an der Maschinerie im Produktionsprozess eingesparter Zeit, von den aktuellen Profiteuren dieses Prozesses auf die gesellschaftlichen Individuen. Diese Forderung ist schließlich weder im Hinblick auf ihre positive Einschätzung von Maschinerie noch im Hinblick auf ihre möglichen positiven Folgen besonders neu und auch nicht besonders originell. So heißt es in Siegfried Krakauers 1928 erstellten Studie über die Angestellten lakonisch: Im Übrigen wünschen die verschiedenen Gewerkschaften, den Nutzeffekt der Rationalisierung voll der Arbeitnehmerschaft zuzuführen und wissen aus der Geschichte der sozialen Bewegung, dass nichts verkehrter wäre, als Maschinenstürmer zu sein. Die Maschine, meint ein Betriebsrat zu mir, soll ein Instrument der Befreiung sein. Er hat die Wendung wahrscheinlich oft in den Versammlungen gehört. Dass sie abgegriffen ist, macht sie erst recht rührend. Allerdings muss man dazu sagen, dass das, was hier in Krakauers Augen als abgegriffen darstellt, viel weniger eigentlich eine Kritik an Maschinenstürmerei in Form einer geäußerten Hoffnung ist. Maschinen könnten ein Moment der Befreiung sein, sondern diese Abgegriffenheit, wie er das nennt, Abgegriffenheit der Wendung ergibt sich vielmehr aus ihrer Genealogie, in der sie sich eingebettet weiß, in einen apolitischen, ökonomistischen, dann geschichtsoptimistischen bzw. fortschrittsfetischistischen Kontext, den man geläufigerweise eigentlich auch gerne gleichsetzt mit den Intentionen der Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Interessanterweise spielt den aktuellen, und zwar trotz einiger Generationen, die Leute, die es verfolgen, es werden in letzter Zeit immer mal wieder eine neue Generation oder irgendwie eine neue Marx-Lektüre ausgerufen, also trotz einiger Generationen sogenannter neuen Marx-Lektüre, spielen eigentlich dann diese Möglichkeiten zeitfreisetzender Prozesse kapitalistischer Produktion keine Rolle mehr. Und das auch nicht bei wohlwollenden Lektüren und auch nicht bei Lektüren, die immer noch das Ganze als ökonomistisch, geschichtsmetaphysisch oder auch apolitisch denunzieren. Dabei, das haben wir jetzt schon mehrmals betont, eignen sich gerade die Reflexion der begrifflichen Bezüge des Marx'schen Terminus disponible Zeit als eines methodischen Moments von Gesellschaftskritik, die Bestimmung politisch der Kritik der politischen Ökonomie von Marx herauszustellen, dann das Ökonomistische hinter einem Bestreben zurückzustellen, eine Gesellschaft ausgehend von ihrer spezifischen Produktionsweise im Hinblick auf ihre emanzipatorischen Möglichkeiten zu denken und sogenannte geschichtsmetaphysische Verdachtsmomente beiseite zu stellen, angesichts einer Fortschrittskonzeption, die den Maßstab gerade der Kriterien mit sich führt, was als fortschrittlich im vollen Sinne Geltung beanspruchen kann. Und wir hoffen jetzt im Folgenden anhand dieses Marx'schen Terminus einige dieser Momente andenken und diesen als einen emanzipatorischen Reflexionsbegriff für eine kritische Gesellschaftstheorie plausibilisieren zu können. Kleine kurze Zwischenbemerkung zum Verhältnis Wirklichkeit und Möglichkeit und auch Notwendigkeit. Marx in Anschluss an Hegel verwendet Wirklichkeit und das Wirkliche im Sinne von Aktualitas. Also es geht um Tätigkeitsformen, Tätigkeitsweisen im Sinne von Actus, das was aktiv ist, das was wirkt. Also Wirklichkeit im Sinne von Wirken. Es sind Wirkungsprozesse, die wirklich sind. Realitas dagegen, im Gegensatz zu Aktualitas, ist das Gewordene, das dinghaft, sachlich Gewordene, was ein Sachverhalt darstellt und so weiter. Also deswegen Res, das Ding, das in Realitas drin steckt. Die Realität ist zu unterscheiden von Wirklichkeit. Wirklichkeit ist das Wirkende. Und methodisch gesehen lässt sich in einer Kritik eigentlich immer nur vom Wirklichen ausgehen, auf das Mögliche reflektieren. Ansonsten landen wir in ganz seltsame utopistische oder auch in ganz seltsam erklärungsbedürftige konstitutionstheoretische Konzeptionen und versuchen das wirklich aus dem Möglichen abzuleiten, was meiner Ansicht nach überhaupt nicht geht, sondern im Gegenteil nur rekonstruktiv vom Wirklichen auf das Mögliche geschlossen werden kann. Okay, kleine Zwischenbemerkung. Also wichtig war mir jetzt Wirklichkeit im Sinne von Wirkungsprozesse. Eigentlich genau diese Verhältnisbestimmung, wie sie Klaus gerade geschildert hat, findet sich auch eigentlich einer der bekanntesten Zitate aus den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, also von 1856-57, erst in den 1953er Jahren veröffentlicht. Und zwar, Zitat: Innerhalb der bürgerlichen, auf dem Tauschwert beruhenden Gesellschaft erzeugen sich sowohl Verkehrs- als auch Produktionsverhältnisse, die ebenso viel Minen sind, um sie zu sprengen. Wenn wir nicht in der Gesellschaft, wie sie ist, die materiellen Produktionsbedingungen und ihnen entsprechenden Verkehrsverhältnisse für eine klassenlose Gesellschaft verhüllt vorfänden, wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Mittels einer auf die kapitalistische Formenbestimmtheit gerichteten kritischen Gesellschaftsanalyse muss sich also bereits an dieser kapitalistischen Produktionsweise selbst ein Zündelement für die Möglichkeit einer fortschrittlicher bzw. emanzipatorischer gestalteten Gesellschaft aufweisen lassen. Dieses Zündelement allerdings zeigt sich nicht unmittelbar. Das heißt, es muss identifiziert werden, entziffert, entschlüsselt werden und es wird ein Auftrag. Das ist gewissermaßen das, was Klaus gerade mit rekonstruktiv versucht hat zu kennzeichnen. Diese Notwendigkeit des Entschlüsselns, Enthüllens, Entzifferns ergibt sich daraus, dass sich eine Möglichkeit, hier eben die Möglichkeit einer Aufhebung der Zumutung des kapitalistischen Produzierens, eben nicht unmittelbar zeigt. Um sinnvoll von einer Möglichkeit sprechen zu können, muss sie von der Wirklichkeit her angegeben werden können. Es bedarf also zunächst einer rekonstruktiven Analyse, okay, es wiederholt sich, dass wir überhaupt von der Wirklichkeit auf die Möglichkeit reflektieren können. Dies, wie es sich schon am Präfix re bei Rekonstruktion oder bei Reflexion zeigt, ist immer nur ex post, also immer nur im Nachvollzug möglich, im Nachvollzug des Wirklichen. Wenn diese Möglichkeiten einer zukünftigen Aufhebung aber eben dann nicht schon in der Wirklichkeit gegeben sind und in Bezug auf das Wirkliche in einer Analyse der Wirklichkeit angebbar wären, dann hätte man es in der Tat mit derartigen Aufhebungs- und Veränderungsversuchen mit bloßer Don Quixoterie zu tun. Vielleicht der eine oder andere merkt schon, dass auch genau dieser Punkt der Marxischen Kritik heutzutage sehr aktuell ist und genau gegen solche so utopistische Entwürfe eben da dagegen zielt. Muss ich mal gucken. Das hast du nämlich schon alles erzählt. Mache ich trotzdem nochmal. Was heißt aber, also wir haben es jetzt schon mehrmals erwähnt, wie da vorgegangen wird, aber vielleicht jetzt nochmal kurz ein bisschen konkreter, was rekonstruktive Analyse der Wirklichkeit bei Marx heißt. Und zwar Analyse der Wirklichkeit heißt bei Marx zunächst erst einmal kritische Analyse der Verfasstheit des Wirkens von gesellschaftlichen Praxisformen, den Lebensvollzügen, den Lebensverhältnissen, die dann wiederum immer schon bestimmte Produktionsweisen, Produktionsverhältnisse mit den Eigentumsverhältnissen voraussetzen, die also eingebunden sind in eine geschichtlich bestimmte formbestimmte gesellschaftliche Reproduktionstotalität. Vielleicht dazu auch nochmal ein paar Anmerkungen, weil es nicht mehr so üblich ist, von Totalität oder schon gar nicht von Reproduktionstotalität zu sprechen. Das aber wichtig ist bei Marx, aber auch wichtig ist dann bei den Situationisten später. Und zwar, ey, das macht er bei mir aber nicht mit. ist unter gesellschaftlicher Totalität diesbezüglich ein begrifflich rekonstruiertes, geschichtlich sich entwickelndes und in sich differenziertes Ganzes zu verstehen, das wiederum selbst ein Verhältnis darstellt, nämlich ein Verhältnis von Verhältnissen. Kurz, eigentlich ein Verhältnis, das mehrere Verhältnisse übergreift. Und zwar die Reproduktionstotalität als eine gesellschaftliche und gerade nicht als gemeinschaftliche Reproduktionstotalität umfasst die Verhältnismomente Produktion, Distribution, Austausch und Konsumtion. Das klingt jetzt ein bisschen ökonomistisch, ist aber deswegen wichtig, weil sehr, sehr viele Entwürfe, auch das, was Klaus vorher ein bisschen schon geschildert hat, im Grunde genommen immer darauf zielen, nur eines dieser Momente entweder verbessern zu wollen, abschaffen zu wollen oder verändern zu wollen. Und dann kann man feststellen, dass im Grunde genommen immer Konflikte gibt, da ja diese anderen Momente weiter bestehen und das Ganze schief geht. Mit der geschichtlichen... Entschuldigung, wo wird denn da der Unterschied zwischen gesellschaftlich und gemeinschaftlich gemacht? Ja, vielleicht ganz grob, holzschnittartig. Das Gesellschaftliche funktioniert nicht ohne das Gemeinschaftliche, so rum, ja. Das Gemeinschaftliche funktioniert ohne das Gesellschaftliche. Gemeinschaftliche Produktionsweisen oder Eigentumsverhältnisse ohne gesellschaftliches Moment sind letztendlich, können nur funktionieren, wenn sie hierarchisch verfasst sind. Sind in der Regel immer patriarchale Formen, also jetzt nicht im Sinne, dass es da immer Männer vorstehen, sondern einfach von der Hierarchieform her. Beispielsweise Peru, wo Austausch keine, also Inka-Reich, wo Austausch keine Rolle gespielt hat, sondern wo produziert wurde, es wurde eine Priesterkaste, alles was produziert wurde, ging an eine Priesterkaste und von der Priesterkaste aus wurde es an alle wieder zu irgendwelchen Teilen verteilt. Und was meinst du damit, die feudalen Verhältnisse? Nicht nur feudale Verhältnisse. Nicht nur feudale Verhältnisse, aber Tönnies hat es ja auf den Punkt gebracht, Gemeinschaft und Gesellschaft. Ja genau, ja. Aber bei feudalen Verhältnissen haben wir das Problem, dass halt... deswegen habe ich Peru gewählt, dass auch feudale Verhältnisse schwerpunktsmäßig, da hast du recht, Gemeinschaftsverhältnisse sind, aber an den Rändern dieser Gemeinschaften gesellschaftliche Verhältnisse stattfinden im Sinne von Austausch mit anderen Gemeinschaften oder im Sinne von Krieg mit anderen Gemeinschaften. Also wenn mehrere Gemeinschaften aufeinander prallen, zeigt sich dann das Gesellschaftliche an ihren Rändern. In der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft haben wir es zum ersten Mal mit einer Produktions- und Eigentumsverhältnisse zu tun, wo das Gesellschaftliche ins Innere eingerückt ist und ein konstitutives inneres Moment darstellt und nicht mehr nur an den Rändern stattfindet, indem nämlich Austausch, Äquivalententausch der innere Motor und der innere Modus Marktverhältnisse beispielsweise darstellt. Also gesellschaftliche Verhältnisse basieren ganz stark auf Tauschverhältnissen, kann man mal ganz grob schlechtig mal so sagen. Gemeinschaftsverhältnisse sind eher Distributionsverhältnisse, muss man so ganz grob, aber man hat auch einen konservativen ähnlich wie bei Tönnies, genau. Mittelalter von der Ständegesellschaft oder jetzt dieser konservative Begriff noch bis in die 20er Jahre. Von der Ständegesellschaft, womit impliziert ist also diese Gemeinschaftsform. Genau. Also Clan, Familie, Sippe, Stände und so weiter sind Vergemeinschaftungsformen, Privateigentumsverhältnisse, ist es die Basis für gesellschaftliche Verhältnisse. Also Austauschprozesse und Privateigentum. Ich glaube, du kannst einfach. Bin ich dran? Nee, das ist dein. Da weiter unten, oder? Ja. Ja, das sind wir genau an dem Überpunkt von, oder an dem, von dieser Frage, können wir jetzt genau auf den Punkt übergehen, was heißt die Formbestimmtheit kapitalistisch? Dies nur kurz angerissen. Wird kapitalistisch produziert, so wird produziert einzig mit Blick auf die Verwertung des Werts, und zwar auf der Basis der rechtlichen Form des Privateigentums. Also trivial, ganz trivial ausgedrückt heißt es, produziert wird immer markt- und gewinnorientiert unter Konkurrenzbedingungen, also unter Marktbedingungen und auf der Basis eben von Privateigentum. Ein weiteres Merkmal der kapitalistischen Produktionsweise, auf das wir im Folgenden den Fokus richten möchten, ist, dass diese ihre eigenen Voraussetzungen beständig revolutioniert. Das ist eine ganz wichtige Bestimmung des kapitalistischen Produzierens, dass die eigenen Voraussetzungen beständig revolutioniert werden. Beispielsweise die Produktionsanlagen werden modernisiert und so weiter. Also insofern gegen Altmarxisten gerichtet, revolutionär ist das Kapital und nicht die Arbeiterklasse. Mal ganz polemisch ausgedrückt. Genau. Das Element des Kapitalismus. Genau, also und diese ungeheure Dynamik, die gab es in vorherigen Formen eben noch nicht. Also im Zuge dessen verkürzt sich durch die Entwicklung neuer Produktionsmittel und Produktionsmedien wie Maschinen und bestimmte Technologien die von Menschen immer notwendig aufzubringende durchschnittliche Arbeitszeit. Derartige Prozesse setzen also mit Blick auf vergangene Stufen der Reproduktionstotalität, also beispielsweise feudale Stufen oder Antike und so weiter. Diese Revolutionierung der eigenen Voraussetzungen, die Arbeitszeitverkürzung, die darin eigentlich angelegt ist, setzt im Prinzip also immer Zeit frei. Es entsteht also gemessen an vorherigen Stufen der Reichtumsproduktion immer ein beständiger Zuwachs an freier Zeit. Jedoch ist diese freigesetzte Zeit immer stets umkämpft. Sie wird zum einen immer wieder eingespeist in den kapitalistischen Produktionsprozess selbst, also indem diese freigesetzte Zeit eben genutzt wird, eben für eine neue Maschinerie und für eine neue Produktion auf höherer Stufenleiter. Oder zum anderen wird eben diese freigesetzte Zeit von sogenannter Freizeit kolonisiert mittels Waren, spektakulärer Bilder, der Kulturindustrie oder, wie die Situationisten sagen würden, das Spektakel. Und es sind alles dann zentrale Momente der Analysen, dann, auf die wir dann später zu sprechen kommen, von Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno oder eben auch gerade Guy Debord, die sich darauf richteten, wie diese Warenförmigkeit in verschiedenartigsten kulturellen Aspekten bildlich vermittelt wird und sich ausdrückt. Zum Beispiel in Images, in Role Models, im Starkult und so weiter. Also darauf werden wir dann vor allem im zweiten Teil des Vortrags nächste Woche eingehen. Im Hinblick auf diese freigesetzte Zeit lässt sich insofern konstatieren, dass das Kapital dann stets auf beiden Seiten des Verhältnisses Arbeitszeit und Freizeit agiert. Es setzt zum einen Zeit frei, nutzt aber zum anderen diese freigesetzte Zeit kapitalproduktiv, und zwar in einem dreifachen Sinne. Zum einen im Produktionszusammenhang als Verwertung des Werts, indem sie in der Produktion diese Zeit selbst vernutzt, dann als Regenerationszeit menschlicher Arbeitskraft, und da greift dann die Freizeitindustrie, und dann dadurch, dass diese freigesetzte Zeit eben genau diese Konsumzeit mittels spektakulärer produzierter Waren, kapitalistisch produzierter Waren und spektakulärer Bilder beständig besetzt. Freigesetzte Zeit ist daher zunächst formbestimmt durch das Kapitalverhältnis. Denn wie Marx resümiert, ein Zitat, Ökonomie der Arbeit durch Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit bezweckt in der kapitalistischen Produktion durchaus nicht Verkürzung des Arbeitstags. Sie bezweckt nur Verkürzung der für Produktion eines bestimmten Warenquantums notwendigen Arbeitszeit. Und das, wie wir es jetzt schon mehrmals betont haben, Zeitverwertungsinteresse des kapitalistischen Produktionszusammenhangs steht also gegen die Interessen der Zeitgestaltung der Lohnarbeitenden. Und daher ist freigesetzte Zeit stets umkämpfte Zeit. Diese Kämpfe drücken sich in Widerständen aus, und zwar Widerständen im doppelten Sinne, beziehungsweise man kann es auf verschiedene Arten charakterisieren. Und dann zum einen durch pathologische Erscheinungen, die sich unter anderem durch leibseelische Verweigerungen einer Nutzbarmachung entziehen, also wie Burnout, Depressionen, Erschöpfungszustände. Und genau das kann man eigentlich aus Kapitalperspektive, also aus dem Blickwinkel der Verwertungslogik des Kapitals, als Widerstände bezeichnen. Und es gibt dann aber auch mit Blick auf eine emanzipatorische Perspektive hin Widerstandserscheinungen, nämlich in Form von Kämpfen, die sich genau darauf richten, die in der freigesetzten Zeit angelegten Möglichkeiten einer wahrhaft freien Zeit Wirklichkeit werden zu lassen. Eben jene, in denen freigesetzte Zeit umkämpft wird, um für eine Fähigkeits- und Genussentwicklung zur Verfügung zu stehen. Und auch wenn diesbezüglich bedacht werden sollte, dass dieser Anspruch in einigen Zügen ebenso dem Ideal eines Individuums entspricht, wie es aus kapitalistischer Perspektive mit der Forderung postuliert wird, sich selbst unentwegt in seinen Fähigkeiten auszubilden, so wäre doch hiermit lediglich, wie Marx es nennt, die bornierte bürgerliche Form dessen angesprochen, was der kapitalistischen Perspektive gegenüber als wahrhaft freie, als reiche Individualität zu erstreiten wäre. Die bürgerlich-kapitalistischen Reproduktionsverhältnisse und ihre Verkehrsformen lassen sich mit Marx sowohl als Beschränkungen wie auch als Ermöglichungsbedingungen für die Entwicklung einer freien Individualität in den Blick nehmen. Diese doppelte Perspektivierung, in der die Möglichkeiten der Aufhebung als im historischen Gewordensein selbst angelegt reflektiert werden können, zeigt sich prägnant am Beispiel der marxischen Charakterisierung der Arbeitenden im kapitalistischen Produktionsprozess im Hinblick ihres Verhältnisses zu den zeitfreisetzenden betrieblichen Produktionsprozessen, also unter der Bestimmung, dass alle Ökonomie sich in eine Ökonomie der Zeit auflöst, wie Marx das bezeichnet. Wir deuteten einige Momente davon bereits an. So ist durch den Prozess der Automatisierung im Prinzip eine Entwicklung der Gesamtarbeit dergestalt möglich, dass diese eine gesamtgesellschaftliche Verkürzung der für gesellschaftliche notwendige Produktion und Reproduktionstätigkeiten aufzuwendende Arbeitszeit bewirkt. Diese Arbeitszeitverkürzung ist notwendige Voraussetzung für die Beförderung einer wahrhaft freien Entwicklung der gesellschaftlichen Individuen. Die Reduzierung des menschlichen Arbeitens auf ein Minimum wird, Zitat jetzt von Marx aus den Grundrissen, der emanzipierten Arbeit zugutekommen und ist die Bedingung ihrer Emanzipation. Zitat Ende. Marx weist diesem Gedanken folgend im ersten Band des Kapitals darauf hin, dass, Zitat, die Maschinerie an sich betrachtet, die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisch angewandt den Arbeitstag verlängert. An sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisch angewandt ihre Intensität steigert. An sich ein Sieg des Menschen über die Naturkraft ist, kapitalistisch angewandt den Menschen durch die Naturkraft unterjocht, an sich den Reichtum des Produzenten vermehrt, kapitalistisch angewandt ihn verpaupert und so weiter. Des Weiteren betont er, dass diese Pauperisierungswirkung und das Unselbstständigsetzen des Arbeiters durch die Maschinerie nur daraus resultiere, dass diese als Kapital fix bestimmt ist. Und sie ist als solche bestimmt, dass der Arbeiter als Lohnarbeiter und das tätige Individuum überhaupt als bloßer Arbeiter sich zu ihr verhält. Obwohl die Maschinerie insgesamt nur als kapitalistisch formbestimmte in Erscheinung tritt, das heißt, sie ganz und gar bestimmt ist durch die kapitalistische Produktionsweise und dabei das dieser Produktionsweise adäquateste Arbeitsmittel darstellt, ist es Marx zufolge der Maschinerie gerade nicht wesentlich, dass sie die tätigen Menschen auf die Funktion bloßer Arbeitenden reduziert oder mit Blick auf die Revenüen, die zu ihrer Reproduktion als Arbeitskräfte notwendig sind, als bloß Lohnarbeitende bestimmt. Dass dies dennoch so erscheint, liegt wesentlich daran, dass die Maschinen im kapitalistischen Verwertungszusammenhang als eine ganz bestimmte Form des Kapitals, nämlich als fixes Kapital fungieren, dessen dinghafter Träger eben die Maschinerie darstellt. Also muss man sich jetzt nicht so irre machen lassen von dem Begriff fixes Kapital, also je nach der Perspektive, die das Kapital im Reproduktionsprozess innehat, gibt es verschiedene Bezeichnungen von Marx dafür. Das heißt hier einfach nur in dem Sinne, dass es halt Maschinerie stellt. Oh, Blättern. Wenn man dagegen vom Verwertungszusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise abstrahiert und durch diese verständige Abstraktion die technologische Entwicklung der Maschinerie an sich betrachtet und damit die objektiven Möglichkeiten der Maschinerie reflektiert, dann erscheint der im Produktionsprozess tätige Mensch nicht mehr so sehr als in den Produktionsprozess eingeschlossen, er verhält sich vielmehr als Wächter und Regulator zum Produktionsprozess selbst. Es ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als Mittelglied zwischen das Objekt und sich einschiebt, sondern den Naturprozess, den er in einen industriellen umwandelt, schiebt er als Mittel zwischen sich und die unorganische Natur, deren er sich bemeistert. Er tritt neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. In dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eigenen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper, in einem Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint. Hier fehlen so ein paar Sachen. Uns hat es, die Formate waren nicht kompatibel, wie man das so kennt. Ja. Damit ist verbunden, dass die Individuen nun nicht mehr unter die gesellschaftliche Arbeitsteilung subsumiert sind und ihnen die Entwicklung der Arbeitsteilung dann auch nicht mehr als ein Naturwüchsiger, wie Marx es nennt, also das heißt, als ein von ihrem Tun unabhängiger Prozess erscheint. Vielmehr können die gesellschaftlichen Individuen aus dieser Unterworfenheit unter eine sich ihrer Kontrolle entziehenden Arbeitsteilung heraustreten, indem sie die notwendigen Arbeiten durch maschinelle Operationen übernommen werden und die Entwicklung der Teilung der Arbeit im Wesentlichen durch technologische Entwicklung bestimmt ist, welche durch die gesellschaftlich assoziierten Individuen bewusst kontrolliert und bestimmt ist. Marx betont diesbezüglich die entscheidende Rolle, welche die Kommunikationsmittel dabei spielen und für eine weltweite Koordination der Bedürfnisse auch notwendig spielen müssen. Unter diesen begrifflichen Voraussetzungen erscheinen dann die Individuen also nicht mehr als bloße Teilmomente des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters, sondern als, wie Marx es vorhin in dem Zitat genannt hat, Wächter und Regulatoren des natürlichen wie gesellschaftlichen Stoffwechselprozesses. Indem die Menschen in dieser Reflexion im Produktionszusammenhang nun nicht mehr als bloße Arbeiter gefasst werden, nicht mehr, wie Marx es wiederholt ausdrückt, als Anhängsel der Maschinerie und als unter diese subsumiert erscheinen, also nicht mehr als bloße Mittel oder als bloße Funktionsträger erscheinen, sondern indem sie neben dem Produktionsprozess stehen, ist in begrifflicher Hinsicht, Zitat Marx, die originelle freie Entwicklung der Individuen keine Phrase mehr, Zitat Ende. Die freie Entwicklung ist also objektiv möglich, also gegenständlich möglich, objektiv nicht im Sinne von allgemeingültig, sondern im Sinne von den Gegenständen, objektiv möglich und lässt sich konkret reflektieren. Der begriffliche Maßstab hierfür entspringt den gesellschaftlichen Verhältnissen selbst, aus denen er rekonstruiert werden kann. Nur als Information, also in einer Viertelstunde haben wir es geschafft. Also so, um es grob abschätzen zu können. Aber insbesondere treten hierbei die Wissenschaften in den Mittelpunkt der begrifflichen Reflexion. Denn die Verwissenschaftlichung und mit ihr die bewusste Einrichtung der gesellschaftlichen Gesamtproduktion befördert die Möglichkeit einer vollen Entwicklung des Individuums, das ist jetzt Zitat, die selbst wieder als die größte Produktivkraft zurückwirkt auf die Produktivkraft der Arbeit. Und das in doppelter Weise. Zum einen durch die Freisetzung von Zeit, die einer allseitigen Entwicklung des Individuums zugutekommen kann, seiner Fähigkeits- und Genussbildung, die weit über die Bildung seiner Arbeitsfähigkeit oder seiner warenförmigen Freizeitbeschäftigung hinausgeht, und zum anderen dadurch, dass die geistigen Momente der Arbeit innerhalb der Gesamtarbeit einen größeren Raum einnehmen, wenn die im Produktionsprozess als Wächter und Regulatoren arbeitenden zunehmend allgemeine Kenntnisse über den Produktionszusammenhang gewinnen. Nur als Bemerkung, weil das jetzt ein bisschen optimistisch klingt, also es geht nach wie vor um die in den wirklichen Prozessen angelegten Möglichkeiten. Und es ist in Bezug auf das faktische Wirken selbstverständlich immer mitzudenken, das, was ich vorher auch schon erwähnt hatte, dass spätestens seit den 70er Jahren Managementpraktiken auf Selbstverhältnisse derart wirken, dass natürlich mögliche emanzipative Seiten derartiger Prozesse hinter Selbsttechniken oder auch Selbstverhältnisse zurücktreten, die instrumentalisierend oder selbstinstrumentalisierend wirken und auch selbst reflektive Verhältnisse außerhalb kapitalistischer Verwertungslogiken erschwert. Obwohl es sich nun so darstellt, als ob das Heraustreten dieser emanzipatorischen Seite ausschließlich und einzig eine Gedankenspielerei sei, so ist zwar einerseits zuzugestehen, dass diese emanzipatorische Seite nur mittels einer verständigen Abstraktion zu gewinnen ist, die von der kapitalistischen Formbestimmtheit absieht und nur so zum Ausdruck gelangen kann. Andererseits aber ist die Vorstellung der bloßen Gedankenspielerei zurückzuweisen, denn jene Überlegungen verlängern begrifflich eine Tendenz, die schon durch die kapitalistische Produktionsweise selbst befördert wird und dadurch überhaupt erst thematisiert werden kann. Sie stellen insofern keine Utopismen dar. Die kapitalistische Produktionsweise bringt selbst all diese emanzipatorischen Tendenzen hervor. Allerdings setzen jene marxischen Überlegungen entweder eine andere Form von wissenschaftlicher Forschung und technologischer Entwicklung voraus als die, die unter den bürgerlich-kapitalistischen Verhältnissen faktisch praktiziert werden und die letztendlich unter dem rechtlichen Modus des Privateigentums auch nur so praktiziert werden können. Oder, falls jene Überlegungen von einem naiven Vertrauen in wissenschaftliche Forschung gekennzeichnet wären, wir wären heutzutage gezwungen, diese sehr viel skeptischer zu beurteilen angesichts der objektiv möglichen zerstörerischen Eingriffstiefe bestimmter technologischer Artefakte in unsere gesellschaftlichen Naturzusammenhänge und Naturvoraussetzungen. Und bei all den bisher betrachteten Aspekten einer emanzipatorischen Seite bürgerlich-kapitalistischen Entwicklung, die wir jetzt im Zuge unseres Vortrags nicht deswegen so stark betont haben, weil wir einen überwiegend emanzipatorischen Moment guten Gewissens herausstellen könnten, sondern weil im Grunde genommen, wenn man mit Marx kritisiert, eher selten auf diese Momente der marxischen Kritik der politischen Ökonomie Bezug nimmt und selbst wenn Bezug darauf genommen wird, dann eher romantisierend. Bei all den bisher betrachteten Aspekten ist natürlich nicht zu unterschlagen, was man mit Marx oder was Marx unter dem Terminus Barbarisierung herausgearbeitet hat, angesichts dessen jeglicher einseitige Fortschrittsoptimismus natürlich fehl am Platz ist. So weist Marx darauf hin, dass die wissenschaftlich-technologischen Produktivkräfte in Destruktivkräfte umschlagen können. Aus der Perspektive der Reproduktion macht er deutlich, dass der kapitalistische Produktions- und Verwertungsprozess seine eigenen Bedingungen untergräbt, nämlich die Erde und den Arbeiter. Und dass das, was die kapitalistische Produktionsweise umgekehrt zu deren Erhaltung und Produktion getan hat, eine vollständig verschwindende Größe ist. Einerseits beinhaltet die bürgerlich-kapitalistische Produktionsweise also eine zivilisatorische Tendenz. Eben eine solche, die im Prinzip eine reichhaltige Fähigkeits- und Genussentwicklung der Individuen durch die Verringerung der gesamtgesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ermöglicht. Andererseits zeigt sich in ihr eine von dieser Tendenz nicht zu trennende Barbarei, die neben der Tendenz der Destruktion ihrer natürlichen Voraussetzungen in der Verarmung der Mehrheit der Bevölkerung begründet liegt. Diese Verpauperung ist allerdings immer relativ zum gesamten geschaffenen Reichtum zu verstehen. Sie umfasst neben der stofflich-materiellen Verarmung auch die Beschränkung freier, individueller Entwicklungsmöglichkeiten. Diese werden im Wesentlichen durch Waren-, Geld- und Lohnformen beschränkt, welche die Aneignungs- und Beteiligungsmöglichkeiten der Individuen am geschaffenen gesamtgesellschaftlichen Reichtum sowie die Gestaltungsmöglichkeiten der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse behindern bzw. ein Mitwirken daran erst gar nicht zulassen. Die Seite der marxischen Kritik kann in ihrer Tendenz oder diese Seite der marxischen Kritik kann in ihrer Tendenz als Proletarisierung begriffen werden. Sie umfasst die Aspekte der Ausbeutung, der Enteignung und der Entrechtung. Die zivilisatorische Tendenz dagegen des Kapitals, die über seine eigene beschränkende Form hinausweist und die barbarischen Seiten können dieser Beschränkung zugerechnet werden, besteht Marx zufolge in der Schaffung der, Zitat, materiellen Elemente für die Entwicklung der reichen Individualität, die ebenso allseitig in ihrer Produktion als Konsumtion ist und deren Arbeit daher auch nicht mehr als Arbeit, sondern als volle Entwicklung der Tätigkeit selbst erscheint. Zitat Ende. Die Entwicklung dieser reichen Individualität jenseits der, wie Marx das nennt, bornierten bürgerlichen Form, also der beschränkenden bürgerlichen Form, braucht deshalb nicht mehr bloß in der Form von Arbeit erscheinen, weil dabei auch Tätigkeiten oder Tätigkeitsaspekte in den Vordergrund treten, die diese Entwicklung selbst befördern und die sich nicht mehr als bloße Mittel zur Reproduktion der Individualität darstellen, sondern als ein Selbstzweck oder als Muse auftreten können. Die Entwicklung der reichen Individualität steht hierbei nicht mehr unter den Voraussetzungen einer gesetzten Zweckhaftigkeit. Sie wäre dementsprechend jenseits eines instrumentellen Paradigmas ein nicht intendiertes Zusatzphänomen, ein nicht bezwecktes Nebenprodukt des allumfassenden freien Tätigseins selbst. Voraussetzung hierfür ist, dass, Zitat, die Überwindung von Hindernissen an sich Betätigung der Freiheit und daher ferner die äußeren Zwecke den Schein bloßer äußerer Naturnotwendigkeit abgestreift erhalten und als Zwecke, die das Individuum selbst erst setzt, gesetzt werden. Also Selbstverwirklichung, Vergegenständlichung des Subjekts, daher reale Freiheit, deren Aktion eben die Arbeit ist. Zitat Ende. Also ich meine, die Folien sahen vorher so ästhetisch eh schon so ein bisschen komisch aus, aber wenn man die überträgt, dann sieht es recht blöd aus. Ne? Ja, vom Mac auf PC. Es tut uns leid, wenn es das so komisch verhaut. Ein bisschen mehr Mühe haben wir uns eigentlich gegeben. Marx zufolge gilt hierbei, dass im Hinblick auf eine Entwicklung des Lebenszusammenhangs der Individuen, ihrer individuellen Reproduktion und ihrer Fähigkeitsentwicklung zwar die Notwendigkeit besteht, bestimmte Ressourcen, Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren rationell so einzusetzen, dass Produktion und Reproduktion mit möglichst wenig Kraft- und Zeitaufwand vonstatten gehen. Damit ein bestimmter Zeitfonds und bestimmte Ressourcen für die Entwicklung jenes Lebenszusammenhangs sowie für die Fähigkeitsentwicklung der menschlichen Arbeitskräfte gesellschaftlich bereitgestellt werden kann. Daran, ob und inwieweit eine solche Bereitstellung gesellschaftliche Wirklichkeit bemesse sich unter dem Maß der disponiblen Zeit der wahre Reichtum der Gesellschaft. Also wahre Reichtum der Gesellschaft ist ein Ausdruck von Marx. Zwar steht der Aspekt einer freien Individualität und Fähigkeitsentwicklung weiterhin unter der von Marx als Reich der Notwendigkeit bezeichneten Voraussetzung. Diese Bedingungen des Reichs der Notwendigkeit sind jedoch hinsichtlich ihres inhärenten Potenzials so verfasst, dass sie den Aspekt des Reichs der Freiheit schon in sich bergen. Marx reflektiert darauf, dass die Freiheit der Entwicklung und Gestaltung des gesellschaftlichen, individuellen und gemeinschaftlichen Lebens durch die zur Verfügung stehenden Mittel und durch die Entwickeltheit der Produktivkraft der gesellschaftlichen Gesamtarbeit bedingt ist. Reflektiert man nun ausgehend von diesen Überlegungen auf die Problematik der Zeitlichkeit, zeigt sich das Reich der Freiheit somit in einer über diesen gesellschaftlich notwendig bereitzustellenden Zeitfonds des Reichs der Notwendigkeit hinausgehenden freigesetzten Zeit, die sich entweder lediglich als Freizeit oder als disponible Zeit darstellen kann. Diese Freisetzung ist in ihrer Gesamtheit ebenfalls durch das Reich der Notwendigkeit bedingt. Denn Freizeit umfasst nach Marx begrifflich alle Zeit außerhalb der lohnförmigen Arbeitszeit. Darin ist Regeneration und nicht innerbetriebliche Bildung der individuellen Arbeitskraft enthalten, sowie alle konsumtiven Tätigkeiten und sozialen Verkehrsformen, die nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem betrieblichen Produktionsprozess stehen, die jedoch im Wesentlichen von der Waren- und Geldform bestimmt und begrenzt sind. Das Reich der Freiheit dagegen verweist über diesen Zeitfonds hinaus auf eine Zeitdimension, die sich den Individuen als disponible Zeit präsentiert. Der Ausdruck disponible Zeit verweist auf die freie Gestaltung unseres Lebens, auf die über die Notwendigkeiten hinausweisenden und zur freien Verfügung stehenden gesellschaftlichen Ressourcen und Kräfte. Je weiter also der Zeitfonds des Reichs der Notwendigkeit reduziert werden kann, ohne hinter erreichte zivilisatorische Errungenschaften zurückzufallen, desto mehr Zeit steht im Prinzip für freie Muße und selbstzweckhafte Tätigkeiten zur Verfügung. Tätigkeitsformen und Werke erscheinen damit als möglich, welche nicht mehr unmittelbar mit den Notwendigkeiten der Reproduktion des Arbeitsprozesses und der notwendigen Seite der Reproduktionstotalität zu tun haben. So können Musetätigkeiten oder spielerische Tätigkeitsformen mit offenem Ziel genutzt werden, die eine ludistisch-experimentelle Fähigkeitsentwicklung der Individuen ermöglichen. Die Fähigkeitsentwicklung der einzelnen Menschen stellt sich hierbei nicht mehr vorrangig als Entwicklung bloßer Arbeitskraft dar, sondern als individuelle Fähigkeits- und Genussentwicklung. Individuell im Wortsinne der Einzigartigkeit gesellschaftlicher Persönlichkeitsensembles. Also Marx bestimmt Individuum als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse und daraus bildet sich die Besonderheit der Einzelnen heraus. Und nicht Individuum, wie wir es normalerweise durch unsere eingeimpfte neoliberale Ideologie als vereinzelter Einzelner. Also je umfangreicher und intensiver das Reich der Freiheit gegenüber dem Reich der Notwendigkeit ist, wofür also das Reich der Notwendigkeit freilich die Mittel bereitstellt, desto reicher stellt sich Marx zufolge die Gesellschaft dar. Für die freie Entwicklung der Individualitäten sei diese durch die Maschinerie ermöglichte Verkürzung der Arbeitszeit hinsichtlich der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion jedoch nur die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung bestehe darin, die Beschränkung der Privatform des Eigentums zu überwinden, ohne aber die Produktion des Reichtums an individuellem Eigentum und Besitz, die eine wesentliche Grundlage der Vielverschiedenheit an Individualitäten darstellt, zu vernachlässigen. Zitat, langes Zitat, es sind noch so 7 Minuten, wollte ich sagen. In Fakt aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum anders als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen Herrschaft über die Naturkräfte, die der sogenannten Natur sowohl wie seiner eigenen Natur. Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, ohne andere Voraussetzung als die vorhergegangene historische Entwicklung, die diese Totalität der Entwicklung, das heißt der Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, nicht gemessen an einem vorhergegebenen Maßstab zum Selbstzweck macht. Wo er sich nicht reproduziert in einer Bestimmtheit, sondern seine Totalität produziert. Nicht irgendetwas Gewordenes zu bleiben sucht, sondern in der absoluten Bewegung des Werdens ist. Also um es nochmals zusammenfassend auszusprechen, die bürgerlich-kapitalistische Reproduktionsweise stellt sich insofern als eine ambivalente dar, mit zivilisierenden wie auch barbarisch-unmenschlichen Momenten. Der begriffliche Maßstab für diese Unterscheidung ist die in den Potenzialen der gesellschaftlichen Produktivkraft verankerte und daraus begrifflich rekonstruktiv gewonnene disponible Zeit. Im Gegensatz zur Freizeit, in der Arbeitskraft reproduziert und zugleich vollkommen von Waren und Geldform bestimmt ist, ist nur auf der Grundlage von disponibler Zeit eine wirklich freie Fähigkeits- und Genussentwicklung der gesellschaftlichen Individuen möglich. Das heißt, je mehr disponible Zeit gesellschaftlich bereitgestellt ist und den Individuen zugutekommt, desto reicher bzw. zivilisatorischer oder emanzipativer erscheint die Gesellschaft. Je weniger, desto unmenschlicher bzw. barbarischer ist sie zu beurteilen. Die durch die technologische Entwicklung und Reduzierung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit freigesetzte Zeit ist gegenüber der vom Kapital immer wieder aufs Neue kolonisierten und verwertbar gemachten Form durch die gesellschaftlichen Individuen anzueignen. Eine solche Aneignung hat notwendig die Form von politischen Kämpfen. In diesen Kämpfen wird bewusst oder unbewusst auch über die Frage gestritten, wie die frei verfügbare Zeit zu gestalten und inhaltlich zu füllen ist. Das heißt, der begrifflich vorgestellte Maßstab, an dem zwar sich prinzipiell entscheiden lässt, ob eine Gesellschaftsformation reicher oder weniger reich erscheint, also emanzipativer oder weniger emanzipativ erscheint, kann noch nichts über die konkreten Ausgestaltungen der gesellschaftlichen Verhältnisse aussagen, in denen die individuellen Fähigkeits- und Genussentwicklungen stattfinden. Denn dies ist letztendlich immer eine politische Frage. Also wenn wir wieder bei unserer anfangs in Aussicht gestellten Auflösung landläufiger Auffassungen der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie als apolitisch, ökonomistisch oder geschichtsmetaphysisch angelangt wären. Also was halt unserer Ansicht nach falsch ist. Naja, das hoffe ich nicht, dass das rauskam. Die von Marx begonnene Reflexion der bürgerlich-kapitalistischen Reproduktionsweise vollzieht sich notwendigerweise in einer politischen Form, die über jene Reflexion hinausweist. Umgekehrt ist aber Reflexion notwendig, um die gesellschaftlichen Bedingungen und Möglichkeiten der Aneignung zu rekonstruieren und ihre Grenzen zu beurteilen. Sie gibt damit den Hinweis auf die prinzipiell freie Gestaltungsmöglichkeit und die prinzipielle Möglichkeit einer Wahl von Alternativen. Die konkrete Gestaltung und Veränderung unserer Lebensverhältnisse sind stets gesellschaftlich umstritten und umkämpft. Entsprechend umkämpft sind auch die Beurteilungsmaßstäbe der inhaltlich konkreten Ausgestaltung des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs und insofern auch die Beurteilung dessen, was jeweils im konkreten Tätigsein als emanzipatorisch bzw. als barbarisierend oder regressiv zu gelten habe. Dies zeigt sich gerade auch in den Diskussionen darüber, was als jeweils fortschrittlich aufgefasst wird, bzw. ob Fortschritt in der Geschichte überhaupt feststellbar sei. In der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsform erscheint Entwicklung immer in den disparatesten positiven wie negativen Formen, beispielsweise in der widersprüchlichen Form von gesellschaftlichen Aneignungs- und Enteignungskräften oder Reichtumsbildung, an der einige wenige partizipieren, wogegen eine große Anzahl von Menschen von vollgültiger Partizipation an gesellschaftlichen Gütern durch Verarmung ausgeschlossen ist. Mit Marx lässt sich zwar ein bestimmter Fortschritt für die Individuen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft feststellen, insofern nämlich, dass alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von alte ehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen durch die kapitalistische Reproduktionsweise immer wieder aufgelöst werden, ehe sie verknöchern können. Ein Fortschritt bedeutet dieser für große Teile der Gesellschaft dennoch so schmerzhaft erfahrene Prozess deshalb, weil diese Auflösung im Prinzip zu Selbst- und Mitbestimmung der Individuen beitragen kann. Aber die geschichtliche Reflexion zeigt zugleich, dass jeder Umbruch überkommener sozialer Zustände auch zugleich zum Einfallstor neuer, sowohl regressiver wie modernistischer Herrschaftsmechanismen oder barbarischen Formen werden kann, die die Freiheit der Individuen einschränken. Gesicherte Prognosen darüber, ob die individuelle Freiheit in einer konkreten Weise tendenziell zu- oder abnehme, lassen sich jedenfalls nicht erstellen. Das heißt aber letztlich, dass in diesem permanent sich wandelnden gesamtgesellschaftlichen Gefüge der gesellschaftlichen Verhältnisse die Individuen, wie Marx und Engels feststellen, immer wieder, Zitat, gezwungen werden, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Um des Reichs der Freiheit willen lässt es sich nicht umgehen, dass wir sowohl in begrifflich sorgsamer, in philosophisch und wissenschaftlicher Auseinandersetzung als auch im praktisch verantwortlichen politischen Handgemenge miteinander kommunizieren. Uns bestimmte Formen aneignen, aushandeln, ausfechten, erkämpfen oder anerkennen, gestalten oder aufheben und vor allem unsere Lebenszusammenhänge, unsere Welt- und Selbstverhältnisse immer wieder aufs Neue kritisch reflektieren. Philosophische Reflexion und eine aktualisierte Kritik der politischen Ökonomie und die Reflexion künstlerischer Praktiken, die dann im Zentrum unseres zweiten Vortragsteils stehen werden, arbeiten dabei an den Ausdrucksmitteln, die im politischen Handgemenge als emanzipatorische Mittel fungieren können. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit.